WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 5. Mai 1989, der Todestag des Schauspielers und Kabarettisten Wolfgang Neuss. Wolfgang Neuss gilt als der bedeutendste Kabarettist in der Geschichte der Bundesrepublik. Als er heute vor genau 20 Jahren das Zeitliche segnete, war er... Technik, ich höre so ein Lachen auf dem Kopfhörer. Kann eigentlich nicht sein. Die Regler sind alle zu und ich habe auch nichts gehört. Fange ich nochmal an. Wolfgang Neuss gilt als der bedeutendste Kabarettist in der Geschichte der Bundesrepublik. Als er heute vor genau 20 Jahren das Zeitliche segnete... Hallo, wer lacht da bitte? Icke. Was? Höchst beliebt, verschrien, bei jedermann. Herr Neuss, Sie sind seit 20 Jahren tot. Aber man lebt nur ab, um zu leben, wollte ich sagen. Es gibt keinen Tod in dem Sinne. Das ist die Botschaft, die ich habe. Wir haben gar keine Chance, nicht zu leben. Wir leben immer. Ach, und deshalb glauben Sie, Sie könnten sich hier einfach posthum mal so einmischen? Pass mal auf. Und duzen wir uns denn? Also pass auf. Okay, bitte. Wenn Sie mich hier schon dauernd unterbrechen, dann erzählen Sie Ihre Geschichte doch einfach selbst. Na gut, na gut, na gut. 1923. Am 3. Dezember wird Hans Otto Wolfgang Neuss in Breslau geboren. Nach der Schule Landwirtschaftsgehilfe, Schlachterlehre. Mit 15 brennt er durch, will Klon werden. Aber stattdessen kam der Krieg und Sie mussten dann aber... Als ich 17 war, habe ich mir doch mal einen Finger abgeschossen. War Krieg und der Russe lag 7 Meter vor mir. Und ich wusste, ich muss mir eine Verletzung beibringen, damit ich hier aus diesem Kessel wegkam. Ich hatte damals das EK1 natürlich angenommen, was ich für den Finger ab... Ach, die ganze Erzählung ist nicht so doll, nicht? Man muss nur wissen, dass das Leben die Pointen schreibt. Haha. Wer lacht denn hier? Haben Sie gelacht? Ich? Ach was, kümmern Sie sich gar nicht um mich. Machen Sie doch einfach weiter. Im Genesungsheim erste Versuche als Frontkomiker. 1945. Im Internierungslager inszeniert er bunte Abende. Später habe ich dann die eine oder andere Lippe mal riskiert, nicht? Dadurch wurde aus dem München langsam eine Schnauze. Also ich bin jedenfalls nie drauf gefallen. Ist doch schön, nicht, wenn einer nicht auf den Mund gefallen ist? Ja, toll. Und wie kam's an? Absurdist, US-Kontrolloffizier Beer, 1947. Eine Art Peter Lorre in Dur, Rias. 1950. Ein Solo, das der Texter Eckart Hachfeld für Neuss schreibt, verlangt nach einem Requisit. Für 15 Mark ersteht Neuss eine große Trommel. Berlin-Gastspiel, der Mann mit der Pauke wird zum Geheimtipp. Was ich gedacht habe, habe ich weitergegeben. Ich war so eine Art Medium. Ich habe empfunden, was die kleinen Leute dachten. Sie verstehen, ich habe nie Kabarett gemacht, sondern ich war Kabarett. Ja, ich beginne zu verstehen. 1956. Paukenneuss ist der Liebling der Frontstadt. Engagement im Funk, Film, Werbung. Neuss brachte, was verlangt wurde. 2 Nummern Ost, 2 Nummern West. Naja, ich war so eine Art Doppelagent, wa? Sehen Sie mal, ich komme aus Berlin. Da steht nur so ein Volkspolizist. Fobo sagen wir dazu. In Berlin, an der Zonengrenze. Und was sieht er, wenn er sich umkickt? Türme, Türme, Türme. Und was denkt er? Na bitte. Er war damals genau dieser Typ, der die Zeit repräsentierte. Und wer ist das jetzt? Volker Kühn. Ach so, der alte Freund von Ihnen, der auch mal einen Film und ein Buch über Sie gemacht hat. Genau dieser Typ, der die Zeit repräsentierte. Das heißt, absolute Leistungsgesellschaft, ein Mann, der funktionieren musste, der morgens um 6 Uhr aufstand, um 7 den ersten Dreh hatte und dann ging das über den ganzen Tag, Reklame machte, abends Theater spielte und um 12 dann noch als Kabarettist auf der Bühne stand. Machen, machen, machen. Das war die Ideologie dieser Zeit. Und da passte Neuss genau rein. Leute, genießt bloß die Nachkriegszeit, denn bald wird sie wieder zur Vorkriegszeit. Und weil wir dem Frieden bei uns hier nicht trauen, wird auf die Pauke gehauen. Tja, wir Wunderkinder, Charlies Tante, das Wirtshaus im Spessart. Sie haben ja mit ihrem Film- und Bühnenpartner Wolfgang Müller wahre Triumphe gefeiert, damals im Nachkriegsfilm. 1958, Geld wie Heu. Aber offenbar hat Ihnen das ja dann irgendwann nicht mehr gereicht. 1959, Neuss plant einen eigenen Film zum Thema deutsche Vergangenheitsbewältigung. Wir Kellerkinder. Die Geschichte eines HJ-Trommlers, der in seinem Keller zuerst einen Kommunisten vor den Nazis und später seinen Vater vor der Entnazifizierung versteckt. Den Pimpf Macke Prinz spielt Neuss selbst. Wolfgang Neuss hat immer einen Finger auf dem Puls der Zeit gehabt, obwohl er eigentlich alles andere als ein reflektierender Typ war. Aber er hat gemerkt, was so in der Gesellschaft los ist. Es lag ja in der Luft, dass die Jungen anfingen, der älteren Generation Fragen zu stellen. Sie, hallo Sie und eventuell noch Sie und auch Sie vielleicht noch werden verstehen, dass ich heulen könnte vor Wut, dass ich heulen könnte vor Wut, dass ich heulen könnte vor Wut. Denn ich habe einen Nazi gesehen. Dem ging's gut, dem ging's gut, dem ging's gut. 1962. Für 787 Mark 15 bringt Neuss die Nation in Aufruhr, der Spiegel. In einer Annonce für seinen Film Genosse Münchhausen rät er, lieber ins Kino zu gehen, statt den TV Dörbritsch anzusehen und verrät den Mörder. Der Tipp auf Dieter Borsche kam von Neuss Mutter und war richtig. Dieter Borsche als Mörder. Der Tiefschlag löst ein gewaltiges Echo aus, das bis zur Morddrohung reicht. Wolfgang Müller kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Neuss arbeitet an einer Ein-Mann-Show. Donner, Donnerwetter. Das jüngste Gerücht. Als Kabarettist fing er ja da erst richtig an. Er hat natürlich in diesen Soloprogrammen, die, wie ich denke, so eine Art Protest gegen den Tod von Müller war, den Müller mitgespielt. Und da wurde er auch böser dann. Sie wissen, was der Ernstfall ist. Ich meine, das ist ja bekannt. Was machen Sie im Falle eines Atombombenangriffs? Ich hülle mich in mein Bettlaken und gehe gemächlich zum Friedhof. Warum gemächlich? Damit keine Panik ausbricht. All diese schönen Geschmacklosigkeiten, das war ja so noch nie gemacht worden. Und das hat er einfach ausprobiert, ohne zu wissen, ob es geht. Und siehe da, es ging nicht nur, sondern es war offensichtlich ein großes Bedürfnis da von Seiten des Publikums. Und das hat ihn ja eigentlich zu dem großen Kabarettisten der 60er Jahre gemacht, der eigentlich damals doch ohne Beispiel und ohne Konkurrenz war. Und die Kollegen sollen ja richtig neidisch gewesen sein, einschließlich Dieter Hildebrand. Er ist für meine Begriffe der beste Kabarettist gewesen, den wir hatten. Also den Hildebrand zum Beispiel kann ich nie überhaben. Den kann ich stundenlang zuhören und weiß doch, wie ich es besser mache. Er hat natürlich alle Kollegen, wenn es irgendwie ging, auch in die Wände gespielt. So viele Wände gab es nicht, als dass nicht einige Kollegen immer dranhingen, wenn er spielte. Berliner Ortsaufsässiger, Theater heute, 1964. Erster Staatsquerulant. Süddeutsche Zeitung, 1965. Verlorener Sohn, Christ und Welt, 1966. Wirrkopf, Berliner SPD-Vorstand, 1966. Ich hab's doch mal mit der SPD getrieben. Sie hat mich nicht rangelassen, aber ich gebe zu, ich wollte ihr die Burschenschaft rauben. Achschi! Entschuldigen Sie bitte, hab ich genossen? Naja, nach Ihrem SPD-Ausschluss dann eher nicht mehr. Die Zeit hatte sich halt weitergedreht. Sie haben sich radikalisiert und ja auch als Teil der 68er-Bewegung verstanden. Wenn ich vom Wahrsager zum Wahrmacher kommen könnte, würde ich mich sehr freuen. Ich bin dazu da, das Ganze ein bisschen lockerer zu machen. Wie Marcuse sagte, seid mal froh, dass ihr den hier habt, dass es nicht so tierisch ernst wird. Aber Sie selbst sind doch immer ernster und zorniger geworden auf der Bühne. Wirklich, vorhin habe ich da gehört, das Programm ist nur für Erwachsene. Nee, das ist auch für Kinder, das Programm. Denn in Vietnam fallen ja auch den Kindern die Bombe auf den Kopf, alter Sausack. Naja, aber letztlich hat sich ja an den gesellschaftlichen Machtverhältnissen damals nicht viel geändert. Und die meisten 68er haben ja dann irgendwann Anfang der 70er resigniert und sind in die innere Emigration gegangen. Nur Sie, Herr Neuss, waren auch dabei mal wieder radikaler als andere. Ja, unerhört! Ja, als Person des öffentlichen Lebens plötzlich überhaupt nicht mehr vor die Tür gehen, alles verschenken und von Sozialhilfe leben, die Haare lang, das Gebiss verkommen, statt wie früher Aufputsch und Schlafmittel immer mehr Haschisch, das war schon ein starker Tobak. Ausgeflippter Indio, Süddeutsche Zeitung, 1973. Ruine, der Stern, 1974. Trauriger Hippie. Bild 1975. Er hatte halt seine Bühne ja in dem Sinne nicht verlassen. Er hat diese Bühne ja bloß woanders aufgebaut, nämlich in die Lohmeyer Straße 6. Er hat gesagt, ich habe jetzt 20 Jahre den Leuten Gags und Witze erzählt. Jetzt, wenn ich sehe, dass alles woanders hinläuft, als ich mir das vorgestellt habe, würde ich mal mir die Muße gönnen. Und ich habe auch Ansprüche an mich. Jetzt erzähle ich mir mal ein paar Witze. Such dich, such dich, such dich. Süchtig, süchtig, süchtig. Aber weil der Mensch sich sucht, ist er süchtig. Danach kann man doch süchtig sein, sich zu suchen. Das ist der Sinn des Lebens, sich zu finden. Aber die Öffentlichkeit hat das ja offenbar nicht akzeptiert. Jedenfalls die Medienöffentlichkeit. Vergreister Suppenkasper. Bild 1975. Zottliges, altes Weib. Bunte 1975. Hexe aus Hänsel und Gretel. Bild 1977. Das ist der schöne Spruch von Wolfgang. Ich bin der, vor dem meine Eltern mich immer gewarnt haben. Und da fingen die Medien an und sagen, ist das denn nicht ein Elend? Guckt euch doch mal dieses Wrack an. Und dahinter stand diese Ideologie vom Struwwelpeter, so geht es euch, wenn ihr nicht schön folgsam seid. Ich fand das heuchlerisch. Ich wäre total eingegangen, wenn ich nicht aufgehört hätte. Und so habe ich das Eingehen vermieden und habe tatsächlich überlebt. Ja, und wie? Ihr Comeback in den 80ern war jedenfalls fulminant. Nur ein einziges Mal in eine Talkshow gehen und dann gleich einen künftigen Bundespräsidenten ganz unverbindlich zur Weißglut treiben. 1983. Sein Talk mit Richard von Weizsäcker wird als Fernsehshow des Jahres gefeiert. Hör doch mal auf, Mensch, hier. Sie dürfen ich zum Haschisch sagen. Telegramm vom regierenden Bürgermeister. Im Übrigen sind wir uns einig, auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. Das ist. Hast du einen anderen Text? Und dann passierte eine Phase, dass ihn eine junge Generation entdeckte. Dieses Haus in der Lohmeyer Straße, der Schlüssel steckte immer außen. Und da saß so ein Guru-ähnlicher alter Mann, an dem sie nicht interessierte, was der vorher gemacht hatte, sondern nur, was der heute zu sagen hatte. Ich möchte gar nicht erleuchtet werden. Ich glaube, ich bin. Jedenfalls haben sie da bei ihren Audienzen zu Hause eine ganze Generation von Leuten inspiriert, die das deutsche Kabarett wiederbelebt haben. Die drei Tornados, Belz, Pachel, Rogler, Deutschmann, alles ihre Jünger. Souveräne Intelligenz, Tagesspiegel, 1985. Oder wie Volker Kühn über sie sagt. Ich denke, das ist eine Gradheit, die man in anderen Lebensläufen doch vermisst. Weil es wenig Anpassung gibt, alles zu viel, alles zu heftig. Aber das ist doch schön. Und so haben sie dann auch nach ihrem angeblichen Tod, heute vor 20 Jahren, einfach weitergemacht, als ob nichts passiert wäre. Wir leben immer. Sowas sollte man nicht glauben, sondern wissen. Er hat mir mal versprochen, wenn er stirbt, wird sein Geist in mich fahren, aber ich habe nichts gespürt. Ja, kein Wunder, dass der Hildebrand nichts gemerkt hat. Ihren Geist haben sie auch einfach selbst behalten. Und deshalb, wenn Sie schon mal da sind, würde ich doch gern die Gelegenheit nutzen und Sie also nochmal... Also zur Tagespolitik muss ich mal was sagen, weil ich mag nicht dauernd in Nostalgie schweifen. Genau. Herr Neuss, was sagen Sie eigentlich zur Finanzkrise? Was liegt an heute? Ich gehe zur Bank und hebe 1000 Mark ab. Und warum hebst du ab? Brauchst du Geld? Nee. Und warum hebst du ab? Na, du weißt doch. Nehmt den Banken das Geld weg. Sicher, die können ja offenbar mit Geld nicht umgehen. Aber was ist mit der Realwirtschaft? Die Zahl der Arbeitslosen steigt wieder rapide. Wir haben doch kaum einen Arbeitslosen, der zu Hause sitzt und schreit, ich hatte einen so wunderbaren Beruf, eine so wunderbare Stelle. Ich habe mich ausgearbeitet. Ich habe dort orgasmusähnliche Gefühle gehabt an meinem Arbeitsplatz. So einen Arbeitslosen haben wir doch gar nicht. Nee, schon, aber... Der Lebenskünstler heute muss entstehen. Der deutsche Lebenskünstler, den die internationale Welt anerkennt, Made in Germany. So wie Sie? Und wie ich Sie jetzt so kennengelernt habe, Herr Neuss, wollen Sie sicher auch noch das letzte Wort haben? Als ich anfing auszusteigen, habe ich gemerkt, innen ist alles heiter. Es gibt keinen Grund, keine Witze zu machen. Ich wiederhole den Satz. Es gibt keinen Grund, auf dieser Erde keine Witze zu machen. Merk dir den mal, damit kommst du weiter. Danke. Bitte. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 5:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de